und Frische wandert ins unbekannte Land. Zerrissen, ach zerrissen, ist manches teure Band. Ihr heimatlichen Kräute, wo ich oft bieten lag, ihr Bäume, ach ihr Hege, wo blickt mir sehnend nach. Noch schläft die weite Erde, kein Vogel weckt den Hain, doch bin ich nicht verlassen, doch bin ich nicht allein. Ach, auf meinem Herzen trag ich ihr teures Band. Ich fühl's und Erd und Himmel sind in mich mir verwandt, sind in mich mir verwandt.